Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Nienburger Geschäftsmann sagt erstmals vor Gericht aus, KfW-Förderung im Nordertor und Kreispokalauslosung live im Radio. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Die Münchner Hägerin Maja Lisa Völlers bewirbt sich bei der SPD im Wahlkreis Nienburg-Schaumburg darum, deren Kandidatin für die Bundestagswahl im September 2017 zu werden. Die 31-Jährige ist unter anderem Mitglied im Stadtrat Rehburg-Loccum. Grundsätzlich will sie den Imageschaden nach der Kinderpornografie-Affäre um den ehemaligen Abgeordneten Sebastian Edati überwinden. Die Entscheidung wird in einer Delegiertenkonferenz am 24. Juni fallen. Für die soziale Stadt Nordertor soll ein Antrag für das KfW-Förderprogramm Energetische Stadtsanierung gestellt werden. Dies wurde gestern im Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport der Stadt Nienburg berichtet. Hiervon könnten sowohl Wohnungsunternehmen als auch Privateigentümer profitieren, erklärt Cornelia Feske, stellvertretende Ausschussvorsitzende. Also es ging einfach nur erstmal darum, der Verwaltung den Auftrag zu erteilen, sich für dieses Projekt zu bewerben. Wie das dann im Einzelnen aussieht, das müssen wir dann sehen. Also das wissen wir selber noch nicht so genau. Also es sind ein paar Projekte angeschoben, auch mit GBN, aber da müssen wir einfach abwarten, ob wir auch den Zuschlag bekommen. Das 49-jährige Opfer des im Dezember 2014 versuchten Mordanschlages in Nienburg hat nun erstmals vor dem Landgericht Verden ausgesagt. Der Geschäftsmann habe seit der Tat Verfolgungsängste sowie psychische Störungen. Das Gesicht des Angeklagten konnte er eindeutig dem des Täters zuordnen. Die Urteilsverkündung soll demnächst folgen. Der Nienburger wolle Nienburg in Zukunft dauerhaft verlassen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Sonntag wird das Viertelfinale des Fußballkreispokals ausgelost. Erstmalig berichtet Radio Mittelweser live. Unter den letzten 8 Mannschaften sind der RSV Rehburg, der ASC Nienburg, Husum, Rodewald, der TSV Loccum, der VfL Münchenhagen, Haßbergen und der SSV Steinbrink. Die beiden besten Mannschaften stehen am Pfingstmontag im Pokalfinale in Maglohe. Die Sendung mit der Auslosung beginnt Sonntag um 12 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.